Overdrive. favor and push me on to the next level. Honey, you're so cool. Yeah. God made me cool. We'll be right back. wieder meine schwarzen Puppen. Ich will mit ihnen spielen, die unbefangenen Spiele meines Instinkts, meinen Mut wiederfinden, meine Kühnheit, mein Ich fühlen. Gib sie mir wieder meine schwarzen Puppen. Meine schwarzen Puppen. Schwarze Puppen. Illusion, dass ich die fleischliche Notdurft der naserümpfenden Barmherzigkeiten nicht weiter befriedigen muss.